Grundgabennummer 259 vom 15.01.1938. Vaterworte. Grundgaben. Mein liebes Kind, nicht alle werden so ausgezeichnet und nicht alle stehen in der Gnade, meine Worte vernehmen zu dürfen. Deshalb ist es deine heiligste Pflicht, dich in hingebenster Liebe diesem meinem Wort zu widmen und alles, was dich auf Erden davon zurückhalten könnte, tunlichst zu vermeiden. Es erwachsen dir daraus Widerstände, so dass dein geistiges Ohr nicht so leicht aufzunehmen vermag, wirst du erst einmal abgelenkt durch irdische Freuden. Und so rate ich dir, meide alles, was dich bindet an diese Welt. Suche in meinem Wort allein das Glück deiner Tage und versäume nie, dich voller Eifer deinem Wirken hinzugeben, denn es ist zu deinem Segen und fördert deinen geistigen Fortschritt. Der Weg, der dir gewiesen wurde, ist von ungeahnter Süße für dein Herz, denn in Liebe stehe ich allen diesen Kindern, die meinen Auftrag erfüllen, zur Seite und leite sie hinan zur Höhe. Was vermag dir solches zu ersetzen? Wo könntest du den Frieden deiner Seele wohl finden, wenn nicht durch mich? So du, mein Kind, mich mehr liebst als die Welt, so tauschest du himmlische Kost ein für irdische Freuden und stehst in maßlosem Reichtum, denn der Herr hat Wohlgefallen an solchem Opfer und gibt dir tausendfach wieder, was du ihm zuliebe aufgibst. Darum lasse diese Aufgabe stets die Arbeit deines Herzens sein. In inniger Verbindung mit mir bereitest du dir größere Freude und bleibst in meiner Gnade. So will ich dir auch heut kundgeben, dass in jeder Vereinigung mit mir der Himmel seine Freude hat und dass solches sich auswirket in weitem Umkreis um dich. Denn jede edle Regung des Herzens lässt dir Licht und Kraft zufließen, die auch den dich umgebenden Wesen wieder Kraft spendet, die ihre Hoffnung auf dich setzen. So erstrahlet um dich ein Licht. Unterbrechung.